Da es unmöglich war, sich im 13. Jahrhundert offen über all dies zu äußern, sprach Wolfram vom Heidentum und behandelte das Thema alchemistisch, was dasselbe ist. Die Gralslegende wurde mit Gewalt christianisiert, sowohl bei Christian de Troyes wie bei allen anderen, die darüber unter dem Einfluss der Zisterzienser- und Benediktinermönche geschrieben haben, wenngleich die Kirche Roms sie nicht anerkannt hat. Nur die Alchemie, dadurch, dass sie sich mit Metallen und chemischen Verbindungen umgab, brauchte nicht auf die christliche Sprache zurückzugreifen, sie blieb somit weiterhin heidnisch. Alchemie ist ein zusammengesetztes Wort mit einer arabischen Vorsilbe. Ihr wahrer Name ist Art Regal, königliche Kunst, die der königlichen und kriegerischen Kaste der Helden. Deswegen hat Cesare della Riviera sein alchemistisches Buch veröffentlicht 1605, Il Mondo Magico degli Eroi, die magische Welt der Helden, betitelt. Denn es ist eine Kunst und eine heldische Welt, dieselbe Welt des Parzival. Rahn hat sich geirrt, als er behauptete, dass der Gral katharisch oder durch die asketische Zucht des Katharertums zu gewinnen sei. Trevrizent erläutert uns dies. Er hat durch sein asketisches Eremitendasein nicht vermocht, König Anfortas zu heilen. Nur Parzival wird dies erreichen, ohne Gott, ohne den einen, noch mit seiner Trilogie. Mit dem Schwert in der Hand und mit dem Gedanken an seine Geliebte im Sinne und im Herzen. Saturn Kronos ist auch aus Blei, Paetiti. Es ist der Tote, der wiedererweckt werden muss. Weil Arthur nicht gestorben ist, sondern nur sein Leben an irgendeinem Ort der Welt verwandelt hat, in dieser oder einer anderen Welt. Und so auch unser Führer, der in Paetiti eingetreten ist und von da aus wiederkehren wird, verwandelt, verjüngt, um uns das goldene Zeitalter zu bringen. Wir wollen uns nicht weiter mit einer Analyse befassen, die die alchemistische und magische Symbolik der heldischen Welt von Parzival zu erklären sucht. Es wäre genauso, wie denselben Fehler zu begehen wie jene Anhänger Jungs, die das Wunder auseinanderzunehmen versuchten und nach weltlichen Erklärungen des lebenden und geistigen Symbols suchten. Es wäre so, als wenn wir Anfortas wieder krank machten und die Erde des Gral verwüsten wollten. Wir haben hier im Verlauf dieser Seiten bereits genug erklärt, so dass jeder für sich selbst das hohe Mysterium der Einweihung des esoterischen Hitlerismus, das auch der Gral ist, wiedererleben kann. Vom Blei ausgehend gestattet uns der philosophale Stein bis zum Aurum Potabile, bis zum goldenen Zeitalter von Saturn und Rhea, bis zum Satya-Yuga zurückzugehen, die polare Lanzenachse aufrichtend. Der Weg geht über Nigredo, den mystischen Tod, bis Albedo, der Wiederauferstehung der zweimal Geborenen, der Arier, der weißen hyperboreischen Rasse, und zum Schluss Rubedo, das Rot der unsterblichen Materie aus Vraya, des roten Ritters, den Federn des Vogelphönix, den es nicht gibt, zu erreichen. Es ist dies der Tanz des Paradiesvogels meiner Besuche der Königin Saba, der nicht vorhandenen Blume, der Unsterblichkeit, die man schaffen, erfinden muss, die Materialisierung mit Vraya des Astralkörpers, die Wiederauferstehung des Sohnes des Menschen und der Ewigkeit. Nun gut, das alles ist bereits auf die eine oder andere Weise gesagt worden. Aber was wir nicht gesagt haben, dass die königliche Kunst Regal oder auch Sangre Regal ist Sangreal, königliches Blut. Der Gral ist das königliche Blut der Arier von Hyperborea, das durch die Vermischung mit niederen Wesen mit den Tiermenschen unrein wird. Denn selbst der Held Vira ist schon ein Produkt der Vermischung der Riesen, der Engel, in uralten Zeiten mit den Töchtern der Menschen auf der Erde. Wir erklärten dies schon. Jetzt sehen wir, dass die Alchemie des Helden ihre königliche Kunst darin besteht, die gefallene Rasse zu heilen, die durch die rassische Sünde vermischt wurde, indem ihr königliches Blut gereinigt wird, das Blei erneut in Gold verwandelnd mittels der Wissenschaft der Wiederkehr durch Swastika Levogira, das der Wiederkehr zu den Ursprüngen der grundlegenden Reinheit. Jetzt aber mit Bewusstsein, nicht mit der Treuherzigkeit eines reinen Toren. Deswegen verpasste Parsival die erste Gelegenheit, zerschlug er auch sein Blutschwert mit einem zweiten Schlag, der zweite Tod, und musste einen dritten Schlag tun, nachdem er es am reinen Quell seiner polaren, männlichen Einweihung wiederhergestellt hatte. Alle oder beinahe alle Namen im Parsival sind Schlüssel und voller symbolischer Deutungen. Im Übrigen wird das Thema der Reinheit des Blutes von Anfang an angedeutet. Gamoret, der Vater Parzivals, ehelichte eine schwarze Königin, Nigredo, die er in der Ahnung verlässt, etwas Böses begangen zu haben. Dann konzentriert sich Parzival auf die Blutstropfen im Schnee und verfällt in einen verzückten Zustand, der ekstatische Orgasmus, den der Erinnerung, den er in seinem eigenen hyperboreischen Blut erweckt. Und dies ist eine Erinnerung an Amor, die Minne, an etwas Verlorenes und Verlassenes in der Heimat der Hochzeit. An eine reine Liebe, einer Bindung jenseits des physischen Geschlechts und des dunklen Zeitalters. Anfortas hatte gegen die Reinheit dieses Amor verstoßen, und sie alle haben auf die eine oder andere Art ihr göttliches Blut der Divyas und hyperboreischen Siddhas vermischt. Von den Höhen kommend, nach einem Sternenkampf mit den Mächten des Herrn der Finsternisse, von einem völlig entgegengesetzten, verschiedenen anderen Universum eingetreten oder eingefallen, durch einen strategischen Irrtum, durch einen Schicksalsschlag oder einfach um eine Mission zu erfüllen, als Träger des Gral, des Smaragdsteines, des Steines von Venus, Wotan, Luzifer, um mit diesem das Kali-Yuga zurückzuverfolgen und die Erde zu verwandeln und umzubilden.